Sehen, denn es geht mir gut, es geht mir gut. Ich will dich nicht mehr hören, denn es geht mir gut, es geht mir gut. Will nichts mit dir zu tun haben, denn es geht mir gut, es geht mir gut. Und ich will nicht an dich denken, denn es geht mir gut, es geht mir gut. Aber du weißt genau, was du getan hast, und es ist dir egal. Du weißt genau, dass du mein Herz hast, doch das ist dir egal. Es ist dir egal. Es ist egal. Es kommt mir so vor, als ob es gestern wäre, als du gesagt hast, dass du mich liebst. Es kommt mir so vor, als ob es gestern wäre, als du gesagt hast, dass du mich nicht willst. Und es kommt mir so vor, als ob es gestern war, als ich dir gesagt hab, es ist mir egal. Und es kommt mir so vor, dass du mir geglaubt hast, aber ich kenne dich. Du weißt genau, was du getan hast, und es ist dir egal. Du weißt genau, dass du mein Herz hast, doch das ist dir egal. Es ist dir egal, es ist dir egal. Yeah, yeah, yeah. Es ist dir egal, es ist dir egal. Yeah, yeah. Weiß genau, was du getan hast, und es ist dir egal. Yeah, du weißt genau, dass du mein Herz hast, das ist dir egal. Es ist dir egal, es ist dir egal, es ist dir egal.